Ja, ich erkläre jetzt gar nichts. Erstens, 1999 wurde ich vom Time Magazine als einzige Person meiner Berufsgruppe zu den 100 einflussreichsten Personen des 20. Jahrhunderts gewählt. Adolf Hitler. Welches Jahr? 99. 1999. Ja, wurde ich, also es ist, die haben aufs Jahrtausend, nee, aufs Jahrhundert zurückgeblickt, das 20. und haben mich quasi reingewählt. Als einzigsten seiner Berufsgruppe. Ja. Also ist er irgendwas Außergewöhnliches. Bill Gates. Nein. Also er kommt nicht aus der Wirtschaft, sondern er ist meinetwegen Arzt. Ja, oder natürlich, er kommt aus irgendeinem Wirtschaftszweig, der erst dann relevant wurde im Großen. Sozusagen, dass man jetzt sagt, oh, das Internet. Das Weil es Internet. ist ja erst Gibt es diesen 1999. Unfug immer noch? Ja. Ja, das ist ein guter Gedanke auf jeden Fall. Ja. Ich sag nicht, dass er Also richtig nicht. ist. Feini fein hast du das ausgedacht. Okay. Um meine Jugend ranken sich zahlreiche Legenden, zu deren Entstehung ich, vermutlich aus Scham über mein Aufwachsen in ärmlichen Verhältnissen, selbst beigetragen habe. Also das heißt, der hat das Ganze noch geschürt. Oder habe ich dich jetzt falsch verstanden? Die Legenden hat er oder sie geschürt. Okay. Ärmliche Verhältnisse, Legenden darum. Das wird natürlich ein bisschen so Richtung Self-Made-Millionär erwandern, was dann vielleicht zu so einem Mark Zuckerberg oder so einem Napster-Begründer passen würde. Aber die leben ja noch. Stimmt, wir reden ja immer nur von Personen, die schon verstorben ist. Einmal erklärt man die Regeln nicht. Ah! Schau, Volker, das kommt raus, wenn man die Regeln nicht erklärt. Wir machen das für uns. Ja gut, aber ich weiß auch nicht, ich glaube auf 1999 gibt es jetzt nicht unbedingt einen Hinweis. Oder als was wurde er gekürt? Als Einfach, die haben nur aufs Jahrhundert. Genau, als Person des Jahrhunderts. So, als Einfluss, also von daher, die kann ja auch Anfang des Jahrhunderts Dann würden Steve aktiv Jobs ja gewesen auch wieder sein. nicht passen. Also ich glaube fast mit dem Bereich Wirtschaft und Internet bin ich gefühlt erstmal auf dem Holzweg. Das fühle ich auch so. I feel you. Ja. Ich beurteile Menschen nach ihrer Art, Geld auszugeben und rate allen Frauen, heiraten Sie nie einen Mann mit einer Börse für Kleingeld. Oh. Das ist der Jürgen, einer seiner Hauptsprüche ist, da fällt mir ja mehr aus dem Geldbeutel, aus der Hose, wenn ich den Bus hinterher renne. Also du stehst auch nicht so auf Kleingeld. Eigentlich wärst du ein guter Shooter Du dann hast es quasi. jetzt völlig aus dem Zusammenhang gerissen und auch noch schlecht rezitiert. Also das. Rockefeller. Nein. In ärmlichen Verhältnissen aufwachsen und dann aber sozusagen mit so großem Charlie Chaplin. Vertrauen. Nein, nein, nein, nein, Nein, nein, also. gar nicht. Es ist ja überhaupt nicht mehr volksnah, sowas zu sagen, ne? Was? Also es ist ja schon ordentlich, ich nenne es mal jetzt eher abgehoben, zu sagen, so einen heiraten Sie nie einen Mann mit einer Ja, Börse für aber also es Kleingeld. ist entweder, ja, natürlich, es ist entweder ein Wirtschaftsmagnat, der irgendwie halt dessen täglich Brot der Umgang mit Geld ist, oder es ist halt einer, der clevere Sprüche zu allen möglichen Themen prägt. Aber auf der anderen Seite, ich glaube tatsächlich für Zweiteres wäre es wieder nicht so wichtig, dass er in so ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist. Aber es gibt nicht so arg viele Komiker, die zur Person des Jahrhunderts oder zur einflussreichsten Person im Jahrhundert Stimmt. gekürt Wer wurden. sagt denn, dass Behaupte ich mal. es ein Komiker ist? Das war noch Das nicht final. war eine These. Ah, okay, gut, verstanden. Eigentlich bin ich ja davon überzeugt, dass es ein Arzt ist. Ich verstehe. Darf Dr. Zhivago. Nein. Der hat da eine Tasche an seinem Körper, so wie so ein Beutel, wie so ein Känguru für Münzen. Ja, den sollten Sie nicht heiraten, meine Damen. Es war ein Känguru. Mit Kriegsbeginn schloss ich 1939 kurzerhand mein Unternehmen, sodass alle 4000 Arbeiter ihre Arbeit verloren. Also war es doch ein Unternehmer. Stille. Können wir hier wie heißen die? Ein Tumbleweed. auditiv durchbrausen Ja, lassen? das wäre dann eher so ein Du merkst schon, Geräusch. wenn wirklich dann mal eine ernsthaft überlegt und es wirklich lösen will, so dann ist plötzlich ruhig. Ja, sehr gut. Ich überlege gerade, 4000 Leute. Ich vermute auch fast, dass der aus dem deutschen Raum kommt. Möglich. Aber In spätestens drei Hinweisen wird das geklärt werden. was war denn, ich meine, die ganzen Industrien haben ja zum Kriegsbeginn dann nicht direkt geschlossen, sondern eigentlich umgesattelt, zwangsumgesattelt dann auf irgendwie Rüstungsbau. Also ich weiß nicht, ob man da dann von Schließen sprechen würde. Also wenn es jetzt ein deutscher Fabrikbesitzer wäre, halte ich für Es unwahrscheinlich. wäre natürlich auch die Frage, von wem diese Information kommt, weil ich Nein. kann mir auch vorstellen, dass eine Firma sehr gerne sagt, ja, wir mussten schließen. Es sind unter anderen Namen gelaufen. Es waren immer noch die gleichen Leute. Dominik Nicken kann man übrigens nicht weil hören im man Podcast. Das aus Firmenhistorien-Sicht natürlich lieber sowas lesen will. Nein, das Unternehmen wurde wirklich ohne Zwang freiwillig geschlossen. Okay. Robert Bosch. Nein. Wer sich in der eigenen Gesellschaft nicht wohlfühlt, hat gewöhnlich ganz recht. Ich arbeite viel mit Zitaten, wenn schön, euch Respekt auffällt. Schön, gefällt mir sehr gut. Darauf ein Korn. Ach so, jetzt, ich habe meine Räuspertaste aus der Hand gelegt. Entschuldigung. Ja, nee, hilft mir nicht weiter. Ich bin auf diese Person gestoßen, weil sie tatsächlich sehr viele Zitate hat. Und das heißt, jetzt kommt noch eins, das bringt euch leider alles nichts weiter. Aber nein, dann werdet ihr euch danke für die Hinweise. Aber das ist das letzte Zitat, was nichts bringt. Ich schwöre. Die allermutigste Handlung ist es immer noch, selbst zu denken, laut. Ja, nee, das kann ich nicht unterschreiben. Nee, da kommt nichts Gutes bei raus. Nee, muss ich leider aufpassen. Nee. Hinweis Nummer 7. André Molreu. Wer? Kannst du das bitte nochmal? André Molreu. Molreu. Ich glaube, das schreibt man mal Raux. Der heißt garantiert so. Sagt über mich, 3 Namen aus diesem Jahrhundert wird Frankreich nie vergessen. De Gaulle, Picasso und mich. Ui. Also kommt er aus Frankreich? Höchstwahrscheinlich schon. Oder ist Deutler? Oh Gott. Nochmal, wer waren die anderen beiden? De Gaulle und Napoleon. Picasso und mich. Dann ist es Napoleon. Nein, es geht um das 20. Jahrhundert. Oh Mann. Ach so, stimmt, da war noch das mit der Zeit. Ja, da war was. Wird für mich jetzt eher in Richtung Automobilindustrie ich mal bin die ganze Zeit tippen. Der Automobilindustrie, aber gibt es irgendeinen berühmten Franzosen aus der Automobilindustrie? Aber Moment, nee, auch vielleicht wieder nicht den wegen Herrn der Renault. Branche, dass die so ungewöhnlich war. Ja gut, aber also wenn du wirklich Industrie, da ist es ja erstmal, wenn du der Leiter eines Industrieunternehmens bist, dann ist die Branche ja eigentlich erstmal irrelevant. Behaupte ich steile mal. Steile These. Ja, das ist echt eine ganz schön steile These. Darf ich fortfahren? Unbedingt. Ich galt in meinen späten Lebensjahren in der Branche als schwierige, verbitterte Person, die ein zurückgezogenes, einsames Dasein in meinem Atelier und in meiner Wohnung führte. Karl Lagerfeld beschrieb mich als wild, launisch und aggressiv. Ah, dann war es, ja, okay. Also aus der Modebranche. Dann war es Yves Saint Laurent. Nein, ich glaube tatsächlich, der lebt noch. Der lebt noch. Gibt doch französische Modedesigner, das ist ja überhaupt nicht mein Steckenpferd. Nee, da muss ich leider, glaube ich, auch komplett passen. Aber ihr werdet es aber trotzdem wissen. Wobei ich bestimmt den Namen dann sage, ach ja, klar, aber eine Frau kam Picasso mit. Picasso ist es bestimmt auch nicht. Nein, Picasso war ja nicht. Der war ja schon explizit ausgeschlossen. Nein, war Quatsch. Ach so. Eine Frau kann mit 19 entzückend, mit 29 hinreißend sein, aber erst mit 39 ist sie absolut unwiderstehlich. Und älter als 39 wird keine Frau, die einmal unwiderstehlich war. Das ist so ganz klischee-mäßig Mode. Das trieft. Das trieft. Okay, du hast gesagt vorhin das letzte Zitat, das uns nicht weiterhilft, du hast gelogen. Das bringt mega weiter, das ist ein unglaublich bekanntes Zitat. Ja, das tatsächlich. Ich habe es vorher schon mal gehört, aber ich kann es keiner Person gerade zuordnen. Letzter Hinweis und jetzt wisst ihr's. Das ist unglaublich peinlich. Das ist jetzt wie bei der Programmiererin neulich mit der Sprache. Ja, wahrscheinlich sehr gut. Alle. Nein, ich weiß trotzdem nicht. In den 20er Jahren kreierte ich das kleine Schwarze, das bis heute einen Klassiker in der Damenmode darstellt. 1922 brachte ich ein Parfüm auf den Markt, das als das meistverkaufte der Welt gilt. Chanel Nummer 5. Ja, Coco Chanel. Der Herr Chanel? Coco Chanel. Coco Chanel. Das war eine Frau. Wow. Moment. Sie. Stopp. Nein. Das ist eine Frau ist, sondern in welche Kategorie wurde die bei der Times reingesetzt? Mode. Als einzige Person. Mode, tatsächlich, die hat die das Welt Das gab so. Sonst nicht. Nein, sie, ein weiterer Spruch, den sie geprägt hat, ist, ich habe die Frauen vom Korsett befreit. Ja. Was sie halt für die Mode getan hat, ist, was für ist die, denn da für die Frau und für die Frau an sich ja, die quasi mit diesen modischen Freiheiten, die sie kreiert hat, ist sie quasi als eine der 100 einflussreichsten Personen des letzten Jahrhunderts. Aber jetzt wollte ich mal sagen, was ist denn so mit Levi Strauss oder so, oder war der schon früher? Aber Levi Strauss hat Jeans erfunden, das war eine Arbeiterklamotte für Männer. Aber und Choco Chanel hat quasi für die Frau so viel getan, weil halt quasi es waren andere Zeiten, kann man heute nicht mehr nachvollziehen, ja. Wow. Sie hat Kurzhaarschnitte etabliert. Es war völlig unfassbar, dass Frauen kurze Haare haben dürfen, bis sie das quasi halt mit groß gemacht hat und so weiter und so fort. Ja. Das heißt, warte mal, wann ist sie dann eigentlich gestorben? Die ist relativ alt geworden. Die ist Ende des, ich glaube in den 90er Jahren, 91 oder so. Ui. Die ist 90 oder so geworden. Aha. Ja. Stimmt, die war ziemlich alt, ja. Ja. Aber eine ziemlich unangenehm am Schluss anscheinend. Ja, was man wieder so was gelernt. Wieder cool. Was gelernt. Danke. Tschüss. Tschüss.